Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krenest, Bernd Pirat hier. Ich habe die Ehre, einen Kollegen interviewen zu dürfen, weil er hat mit 2 Stimmen gewonnen. Patrick, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Bernd. Ja, die erste Frage wie immer, beschreib doch einfach mal dein Gefühl, wie das war, als du das Ergebnis bekommen hast und wie es war, da oben zu stehen. Unbeschreiblich eigentlich, also da könnte ich jetzt schon aufhören. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, mein Blutdruck ging nach oben, mein Herzschlag hörte nicht mehr auf zu klopfen. Ich bekam weiche Knie, ich war erstmal orientierungslos und bin vor Michel abgehauen, was ich gar nicht mitbekommen hatte. Der wollte mich als erster umarmen und gratulieren und ja, dann habe ich das auch gemerkt und habe ihn dann in den Arm genommen. Vaco habe ich auch ja, umarmt und ich war völlig geflasht, so wie Mel das so schön gesagt hat. Tolles Gefühl. Ja, und wir haben jetzt gerade gesehen, weil wir sind im Presseraum, du hast ja gerade schon mit all den Presseleuten gesessen, die sich dann mit dir unterhalten haben. Ja, wie ist das immer so plötzlich dann im Fokus, nicht nur vom Krene steht, sondern dann auch mal von der großen Presse? Angenehm, also war sehr ruhig, sehr angenehme Fragen, keine irgendwelchen Spitzen oder so. Ich denke auch, dass ich das ganz gut gemacht habe. Ist neu für mich. Ich bin eigentlich sonst immer derjenige, der hinter der Kamera steht oder hinter dem Mikrofon. Ja, ich kenne das. Von daher ist es neu. Ich hoffe, dass ich da ja die richtigen Worte beziehungsweise den richtigen Ton finde. Ich versuche einfach authentisch zu bleiben. Ich versuche einfach der Paket zu sein, den ihr kennt. Und werde, denke ich, im Laufe meiner Erfahrungen damit auch wachsen. Gut, ich sag mal, nächste große Baustelle, oder ich sag mal, die alle kennen, ist Bundestagswahl. Wir müssen Wahlkampf machen. Hast du da Ideen? Ich meine, du bist jetzt der Erste gewählt worden, das Team kommt ja noch dazu, der restliche Vorstand. Aber so jetzt an der Stelle, was sind deine Ideen für den Wahlkampf? Was möchtest du tun? Also Ideen habe ich eine ganze Menge. Ihr kennt mich, ich bin mit der SG Gestaltung recht gut vernetzt. Ich kenne die Leute aus dem Koordinatorenteam, aus dem vorherigen Vorstand. Ich denke, dass auch die Leute im neuen Vorstand mir nicht unbekannt sind. Und ich werde da einfach auf alle Ressourcen zurückgreifen, die wir haben und meine volle Ideen und Kraft und Energie einbringen. Ich würde jetzt keine einzelne Idee rausgreifen. Also ich würde mit Sicherheit mich freuen, wenn jemand die Organisation der Kreativität in NRW ein bisschen übernimmt, damit wir da vielleicht eine eigene Plakatkampagne noch aufbauen und Flyer-Kampagne aufbauen, weil wir doch eines der am stärksten und am weitesten entwickelten Programme haben, was wir sicherlich auch auf Bundesebene gut verbreiten können und einsetzen können. Ja, und dann für den Rest, ja, ich würde einfach meine Ideen fließen lassen, so durch mich durch. Jetzt hattest du mir vorher gesagt, oder hast du das auch schon am Bühnen gesagt, ich weiß es gar nicht genau, dass du so schon ab und zu mal Ärger von deiner Frau bekommen hast. Was hat die gesagt, als sie gehört hat, dass du jetzt hier 6.000 Leute hast, denen du mehr Aufmerksamkeit schenken wirst als ihr? Das ich mal so frech sagen darf. Das Ding ist, ich habe die angerufen und ich habe die geweckt und die war überhaupt nicht wach und wusste gar nicht, wovon ich rede. Jetzt hat sie mir gerade, sie hat mir dann gratuliert und war ein bisschen verwirrt und hat damit überhaupt nicht gerechnet. Ich denke, ich werde dann gleich in Ruhe nochmal ihr das alles klar machen und ja, für sie wird sich da insofern was ändern, als dass ich denke ich, eine sehr viel ja, konstantere Arbeit für die Piraten machen werde. Also im Moment, vorher war es halt so, dass ich immer so Peaks hatte, wo ich dann wirklich tagelang vorm Rechner saß und dann nicht von weg kam. Mhm. Und jetzt kann ich mir, glaube ich, die Zeit dann auch ein bisschen, weil die Aufgaben halt auch sehr viel strukturierter sind und weniger von der eigenen Initiative abhängen, sondern einfach anfallen, werde ich mir die Zeit sehr viel besser einteilen können. Und ich denke, das kommt unserer Beziehung auch eher zugute. Mhm. Wie viel Zeit, denkst du, kannst du, das Ganze ist ja immer noch ehrenamtlich, für dieses Amt zur Verfügung stellen in den kommenden Wochen, pro Monat halt? Wenn ich alles in allem zusammenrechne, habe ich, glaube ich, jetzt bis zu diesem Zeitpunkt einen Durchschnitt von 20 bis 30 Wochenstunden. Mhm. Dann noch das ein oder andere Wochenende, dann kommt da nochmal bestimmt 10 auf den Monat drauf. 20 Stunden auf einen Monat drauf, also bist du so bei 120 im Monat ungefähr. Mhm. Ich denke, das ist auch, was mein Privatleben angeht, durchaus eine vertretbare Zahl. Und das werde ich auch beibehalten. Also ich werde jetzt nicht weniger machen dadurch, ich werde mich da nicht ausruhen. Die Schwerpunkte haben sich halt einfach ein bisschen verlagert. So. Also im Prinzip konstant und konsequent weiterarbeiten, dann halt nur Fokus auf das Vorstandsamt. Mhm. Gut, wunderbar. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen, du bist ja der Erste, der ist hinter sich ja die ganze Aufregung, wunderschönen Landesparteitag und trink heute Abend nicht zu viel. Nee, ich werde heute Abend gar nichts trinken, weil, wie ihr vielleicht alle wisst, meine Frau ist schwanger und ich habe halt auch mir vorgenommen, wenn wir die Abende miteinander verbringen, eben nichts zu trinken. Und ich werde heute Abend nach Hause fahren und den Abend ruhig mit meiner Freundin und den Kindern ausklingen lassen, damit ich morgen fit bin. Alles klar, danke für das Gespräch. Danke dir. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.